Erster Jakob hört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Er fragt seine Söhne, warum wartet ihr? Zweiter er sagt, ich weiß, es gibt Getreide in Ägypten. Geht dorthin und holt Getreide für uns. Dann bleiben wir am Leben und sterben nicht. Dritter 10 Brüder von Josef gehen nach Ägypten. Sie wollen Getreide kaufen. Vierter Jakob lässt Benjamin, Josefs Bruder, nicht mitgehen. Jakob hat Angst, dass Benjamin etwas Schlimmes passiert. Fünfter viele Leute gehen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Auch Jakobs Söhne gehen. In Kanaan gibt es nicht genug Essen. Sechster Josef ist ein wichtiger Mann in Ägypten. Er verkauft Getreide an alle. Josefs Brüder kommen. Sie verbeugen sich tief vor ihm. Siebter Josef erkennt seine Brüder sofort. Aber er tut so, als ob er sie nicht kennt. Er fragt streng, woher kommt ihr? Sie sagen, aus Kanaan. Wir wollen Getreide kaufen. Achter Josef erkennt seine Brüder. Aber seine Brüder erkennen Josef nicht. Neunter Josef denkt an seine alten Träume. Er sagt zu ihnen, ihr seid Spione. Ihr wollt sehen, wo unser Land schwach ist. Zehnter sie antworten, nein, Herr. Wir sind deine Diener. Wir sind hier, um Essen zu kaufen. Elfter wir sind alle Söhne von einem Vater. Wir sind ehrlich. Wir sind keine Spione. Zwölfter Josef sagt, nein. Ihr seid hier, um zu sehen, wo das Land schwach ist. Dreizehnter sie antworten, wir sind 12 Brüder. Wir sind Söhne von einem Mann in Kanaan. Der jüngste Bruder ist jetzt bei unserem Vater. Ein Bruder ist nicht mehr da. 14. Josef sagt zu ihnen, es ist, wie ich sage. Ihr seid Spione. 15. Ihr müsst das beweisen, beim Pharao, ihr geht nicht weg, bevor euer jüngster Bruder hier ist. 16. Einer von euch soll gehen und den Bruder holen. Die anderen bleiben hier im Gefängnis. So sehen wir, ob ihr die Wahrheit sagt. Beim Pharao, ihr seid Spione. 17. Dann sperrt er sie für 3 Tage ein. 18. Am 3. Tag sagt Josef zu ihnen, macht das, dann bleibt ihr am Leben. Ich glaube an Gott. 19. Wenn ihr ehrlich seid, einer von euch bleibt hier im Gefängnis. Die anderen gehen und bringen Getreide für eure Familien. 20. Aber ihr müsst euren jüngsten Bruder zu mir bringen. Dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt. Dann sterbt ihr nicht. Sie machen das 21. Sie sagen zueinander, das ist unsere Schuld wegen unserem Bruder. Wir sahen, wie er Angst hatte und uns bat. Aber wir haben nicht gehört. Darum haben wir jetzt diese Angst. 22. Ruben sagt zu ihnen, ich habe euch gesagt, tut dem Jungen nichts Böses. Aber ihr wolltet nicht hören. Jetzt müssen wir dafür bezahlen. 23. Sie wussten nicht, dass Josef sie versteht. Sie sprachen durch einen Übersetzer. 24. Josef geht weg und weint. Dann kommt er zurück und spricht mit ihnen. Er nimmt Simeon und lässt ihn vor ihren Augen fesseln. 25. Josef befiehlt, füllt ihre Säcke mit Getreide. Legt jedem sein Geld zurück in den Sack. Gebt ihnen auch Essen für den Weg. Sie machen das 26. Sie laden das Getreide auf ihre Esel. Dann gehen sie weg. 27. Einer von ihnen öffnet seinen Sack in der Nacht. Er will seinem Esel Futter geben. Er sieht sein Geld oben im Sack. 28. Er sagt seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da. Es liegt hier in meinem Sack. Sie bekommen Angst. Sie sehen sich an und rufen, was hat Gott uns angetan? 29. Sie kommen zurück zu ihrem Vater Jakob in Kanaan. Sie erzählen ihm alles, was passiert ist. 30. Der Mann, der Herr des Landes, war streng zu uns. Er sagte, wir wollten das Land ausspionieren. 31. Wir sagten ihm, wir sind ehrlich, wir sind keine Spione. 32. Wir sind 12 Brüder, Söhne von einem Vater. Einer ist weg. Der Jüngste ist jetzt bei unserem Vater in Kanaan. 33. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte, so weiß ich, dass ihr ehrlich seid, lasst einen von euch Brüdern bei mir. Ihr könnt Getreide für eure Familien nehmen und gehen. 34. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder. Dann weiß ich, dass ihr keine Spione seid, dass ihr ehrlich seid. Dann gebe ich euch euren Bruder zurück. Und ihr könnt frei im Land reisen. 35. Sie leeren ihre Säcke aus. Jeder findet sein Geld in seinem Sack. Sie und ihr Vater sehen das Geld. Sie erschrecken. 36. Ihr Vater Jakob sagt zu ihnen, ihr nehmt mir meine Kinder weg. Josef ist weg. Simeon ist weg. Und Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Das ist alles zu viel für mich. 37. Ruben sagt zu seinem Vater, du kannst meine zwei Söhne töten, wenn ich Benjamin nicht zurückbringe. Gib ihn mir, ich bringe ihn zurück. 38. Jakob sagt, mein Sohn soll nicht mit euch gehen. Sein Bruder ist tot. Er ist der Einzige, der noch da ist. Wenn ihm auf dem Weg etwas passiert, dann seid ihr schuld. Dann muss ich traurig sterben.